Phaedra, Trauerspiel von Racine, übertragen von Friedrich von Schiller. Personen: Theseus, König von Athen, Phaedra, seine Gemahlin, Tochter des Minos und der Pasiphae, Hippolyt, Sohn des Theseus und der Antiope, Königin der Amazonen, Arisia, aus dem königlichen Geschlechte der Palantiden zu Athen, Theramen, Erzieher des Hippolyt, Oenone, Amme und Vertraute der Phaedra, Ismene, Vertraute der Arisia, Panope, vom Gefolge der Phaedra. Erster Aufzug, erster Auftritt, Hippolyt, Theramen. Hippolyt, beschlossen ist's, ich gehe, Theramen, ich scheide von dem lieblichen Tryzene, nicht länger trag ich's, müßig hier zuweilen, in diesen Zweifeln, die mich ängstigen. 6 Monde weilt mein Vater schon entfernt, nichts will von seinem teuren Haupt verlauten, nichts von dem Orte selbst, der ihn verbirgt. Theramen, wohin, o Herr, willst du ihn suchen gehen? Dich zu beruhigen, durchkreuzt ich schon die beiden Meere, die der Isthmus trennt. Nach Theseus fragt ich an den Ufern, wo der Acheron im Totenreiche schwindet. Elis hab ich durchsucht, den Tenarus ließ ich im Rücken, ja ans Meer sogar bin ich gedrungen, welchem Ikarus den Namen gab. Was hoffst du ferner noch, in welchen glücklicheren Himmelsstrichen gedenkst du, seine Spuren aufzufinden? Ja, wissen wir, ob uns der König nicht vorsätzlich seinen Aufenthalt verbirgt und, während daß wir für sein Leben zittern, sich still vergnügt in neuen Liebesbanden? Hippolyt, halt, Freund, und sprich mit Ehrfurcht von dem König, unwürdige Ursache hält ihn nicht zurück, entsagt hat er dem wilden Recht der Jugend, Phaedra hat seinen flüchtgen Sinn gefesselt und fürchtet keine Nebenbuhlerin mehr. Genug, ich such ihn, folge meiner Pflicht und fliehe diesen Ort, der mich beängstigt. Theramen, wie, Herr, seit wann denn fürchtest du Gefahr in diesem stillen Land, das deiner Kindheit so teuer war, wohin du dich so gern geflüchtet aus dem rauschenden Athen? Was kann dich hier bedrohen oder kränken? Hippolyt, Freund, jene selgen Tage sind dahin, ein ganz verändert Ansehen hat jetzt alles, seitdem die Götter uns des Minos Tochter und der Pasiphae hieher gesandt. Theramen, Herr, ich versteh, ich fühle, was dich drückt, dein Kummer ist es, Phaedra hier zu sehen, stiefmütterlich gesinnt, sah sie dich kaum, gleich übte sie verderblich ihre Macht. Dich zu verbannen war ihr erstes Werk, doch dieser Hass, den sie dir sonst geschworen, ist sehr geschwächt, wenn er nicht ganz verschwand. Und welches Unheil kann ein Weib dir bringen, das stirbt und das entschlossen ist, zu sterben? Die Unglückselige wird einem Schmerz zum Raub, den sie mit Eigensinn verbirgt. Sie ist der Sonne müd und ihres Lebens. Wie kann sie gegen dich Verderben spinnen? Hippolyt, nicht ihr ohnmächtiger Hass ist's, was ich fürchte, ganz eine andere Feindin will ich fliehen. Es ist Arisia, ich will's gestehn, die letzte jenes unglückselgen Stamms, der gegen uns feindselig sich verschworen. Theramen, Auch du verfolgst sie, Herr, die holde Schwester der wilden Palantiden? Hat sie je der Brüder schwarze Meuterei geteilt, und könntest du die schöne Unschuld hassen? Hippolyt, wenn ich sie hasste, würd ich sie nicht fliehen. Theramen, Herr, wag ich's, deine Flucht mir zu erklären? Wärst du vielleicht der strenge Hippolyt nicht mehr, der stolze Feind der schönen Liebe, der mutige Verächter eines Jochs, dem Theseus sich so oft, so gern gebeugt? So lang von dir verachtet, hätte Venus des Vaters Ehre nun an dir gerächet, sie hätt in eine Reihe dich gestellt mit andern, dich gezwungen, ihr zu opfern. Du liebtest, Herr? Hippolyt, Freund, welche Rede wagst du? Du, der mein Inneres kennt, seitdem ich atme, verlangst, dass ich den edlen Stolz verleugne, den dieses freie Herz von je bekannt, nicht an der Brust der Amazone nur, die mich geboren, schöpft ich diesen Stolz, ich selbst, sobald ich meiner nur bewusst, bestärkte mich in diesem edlen Triebe. Du warst der Freund, der Führer meiner Jugend. Oft sprachst du mir von meines Vaters Taten. Du weißt, wie ich dir lauschte, wie mein Herz bei seinen edlen Waffentaten schlug, wenn du den kühnen Helden mir beschriebst, wie er der Welt den Herkules ersetzte, mit Ungeheuern kämpfte, Räuber strafte, wie er den Sinnis, den Prokrustes schlug, dem Periphetes seine Keul entrang, den Kerkyon besiegte, mit dem Blut des Minotaurus Kretas Boden färbte. Doch wenn du auf das minder Rühmliche zu reden kamst, die leichten Liebesschwüre, die oft gelobte und gebrochene Treu, wenn du die spartsche Helena mir nanntest, den ihrigen entrissen, Periböa in ihrem Schmerz zu Salamin verlassen, und alle die Betrogenen ohne Zahl, die seinen Schwüren allzu leicht geglaubt, bis auf den Namen selbst von ihm vergessen. Ariadne, die dem tauben Felsenufer sein Unrecht klagt, und Phädra, ihre Schwester, wie sie geraubt, doch glücklicher als sie. Du weißt, wie peinlich mir bei der Erzählung zumute war, wie gern ich sie verkürzte. Wie hätt ich nicht gewünscht, so schönem Leben die minder würd'ge Hälfte zu ersparen, und sollte selbst mich jetzt gebunden sehen, so tief herunter, ließ ein Gott mich sinken, mich, den noch kein erlegter Feind verherrlicht, der sich durch keine Heldentugend noch das Recht erkaufte, schwach zu sein wie Theseus, und sollte dieses stolze Herz empfinden, mußt es Arisia sein, die mich besiegte, vergaß ich ganz in meinem trunkenen Wahn das Hindernis, das uns auf ewig trennt? Verwirft sie nicht mein Vater, wehrt mir nicht ein streng Gesetz das feindlich denkende Geschlecht der Palantiden fortzupflanzen? Auf ewig soll's mit ihr vernichtet sein, in Aufsicht soll sie bleiben bis zum Grab, und nie soll ihr die Fackel Hymens lodern. Und böt ich meinem Vater solchen Trotz, mit ihrer Hand ihr Recht mir anzufreien, zu solcher Raserei riss mich die Jugend? Theramen, ihm ins Wort fallend, ach Herr, wenn deine Stunde kam, so fragt kein Gott nach unsern Gründen, Theseus selbst schärft deinen Blick, da er ihn schließen will. Das Herz empört sich gegen Zwang, und selbst sein Hass gießt neuen Reiz um die Geliebte. Warum auch schreckt dich eine keusche Liebe, und wenn sie glücklich macht, mißgönnst du dir's? Besiege doch die scheue Furcht. Kann man sich auf der Bahn des Herkules verirren? Wie stolze Herzen hat nicht Venus schon bezähmt? Du selbst, der ihre Macht bestreitet, wo wärst du, hätt Antiope dem Trieb der Göttin immer siegend widerstanden, der liebe keusche Flamme nie gefühlt? Doch, Herr, wozu mit großen Worten prunken? Gesteh's, du bist der Vorige nicht mehr, schon lang sieht man dich seltener als sonst, stolz und unbändig deinen Wagen lenken und, in der edeln Kunst Neptuns geübt, das wilde Jagdross an den Zaum gewöhnen. Viel seltener erklinget Forst und Wald von unserm Jagdruf. Ein verborgner Gram senkt deiner Blicke feurige Kraft zur Erde. Ja, ja, du liebst, du glühst von Liebe. Dich verzehrt ein Feuer, Herr, das du verheimlichst. Gesteh's, du liebst Arisien. Hippolyt, ich reise und suche meinen Vater, Theramen. Theramen. Herr, siehst du Phädra nicht, bevor du gehst? Hippolyt, das ist mein Vorsatz, bring ihr diese Nachricht, gehen wir zu ihr, weil es die Pflicht so will. Doch sieh, was für ein neues Missgeschick bekümmert ihre zärtliche Oenone. Zweiter Auftritt. Hippolyt, Theramen, Oenone. Oenone, ach, welcher Jammer ist dem meinen gleich, Herr, meine Königin ist dem Tode nah, vergebens lass ich sie so Nacht als Tag nicht aus den Augen, sie stirbt mir in den Armen an einem Übel, das sie mir verhehlt, in ewiger Zerrüttung ist ihr Geist, die Unruh treibt sie auf von ihrem Lager, sie will ins Freie, will die Sonne schauen, doch keinem Zeugen will ihr Schmerz begegnen, sie kommt. Hippolyt, ich geh, ich lass ihr freien Raum und spar ihr einen Anblick, den sie hasst. Hippolyt und Theramen gehen ab. Dritter Auftritt. Phädra, Oenone. Phädra, gehen wir nicht weiter, ruhen wir hier, Oenone, ich halte mich nicht mehr, die Kräfte schwinden, mich schmerzt des Tages ungewohnter Glanz, und meine Knie zittern unter mir, ach, sie setzt sich, Oenone, große Götter, schaut auf unsere Tränen, Phädra, wie diese schweren Hüllen auf mir lasten, der eitle Prunk, welch ungebetene Hand hat diese Zöpfe künstlich mir geflochten, mit undankbarer Mühe, mir das Haar um meine Stirn geordnet, muß ich alles verschwören, mich zu kränken, mich zu quälen, Oenone. So ist sie ewig mit sich selbst im Streit, du selbst, o Königin, besinn dich doch, dein trauriges Beginnen widerrufend, hast unsern Fleiß ermuntert, dich zu schmücken, du fühltest dir noch Kräfte, dich hervorzuwagen und der Sonne Licht zu sehen, du siehst es jetzt und hassest seinen Strahl. Phädra, glanzvoller Stifter meines traurigen Geschlechts, du, dessen Enkeltochter ich mich rühme, der über meine schmähliche Verwirrung vielleicht errötet, hoher Sonnengott, zum letzten Male seh ich deine Strahlen, Oenone. Weh mir, noch immer nährst du, Königin, den traurigen Vorsatz und entsagst dem Leben. Phädra, schwärmerisch, o säß ich draußen in der Wälder grün, wann wird mein Aug auf der bestäubten Bahn des raschen Wagens flüchtgen Lauf verfolgen? Oenone, wie, Königin, was ist das? Phädra, ach, ich bin von Sinnen, was hab ich gesagt? Oenone, ich weiß nicht, was ich wünsche, was ich sage, ein Gott hat die Besinnung mir geraubt. Fühl her, wie meine Wange glüht, Oenone, zu sehr verriet ich meine Schwäche dir, und wider Willen stürzen mir die Tränen. Oenone, mußt du erröten über dieses Schweigen erröte, diesen strafbaren Widerstand, der nur die Stacheln deiner Schmerzen schärft, willst du, von unserm Flehen ungerührt, hartnäckig alle Hilfe von dir stoßen und rettungslos dein Leben schwinden sehen? Was für ein Wahnsinn setzt ihm vor der Zeit ein frühes Ziel, was für ein Zauber, welch ein heimlich Gift, macht seine Quellen stocken? Dreimal umzog den Himmel schon die Nacht, seitdem kein Schlummer auf dein Auge sank, und dreimal wich die Finsternis dem Tag, seitdem dein Körper ohne Nahrung schmachtet. Welch grässlichem Entschlusse gibst du Raum? Darfst du mit Frevelmut dich selbst zerstören? Das heißt, den Göttern trotzen ist Verrat am Gatten, dem du Treue schwurst, Verrat an deinen Kindern, den unschuld'gen Seelen, die du zu hartem Sklavenjoch verdammst. Der Tag, der ihre Mutter ihnen raubt, bedenk es, Königin, er gibt dem Sohn der Amazone seine Hoffnung wieder, dem stolzen Feinde deines Blutes, ihm, dem Fremdling, diesem Hippolyt. Phädra, ihr Götter, Oenone, ergreift die Wahrheit dieses Vorwurfs dich? Phädra, Unglückliche, wen hast du jetzt genannt? Oenone, mit Recht empört sich dein Gemüt, mich freut's, daß dieser Unglücksname dich entrüstet. Drum lebe, lass die Liebe, lass die Pflicht es dir gebieten. Lebe, dulde nicht, daß dieser Sküte das verhaßte Joch auf deine Kinder lege. Der Barbar, dem schönsten Blute Griechenlands gebiete. Jetzt aber eile, jeder Augenblick, den du versäumst, bringt näher dich dem Tode. Verschieb's nicht länger, die erliegende Natur zu stärken, weil die Lebensflamme noch brennt und noch aufs Neu sich lässt entzünden. Phädra, schon allzu lang nährt ich ein schuldvoll Dasein. Oenone, so klagt dein Herz geheimer Schuld dich an? Ist's ein Verbrechen, das dich so beängstigt? Du hast doch nicht unschuldig Blut verspritzt? Phädra, die Hand ist rein, wär es mein Herz wie sie. Oenone, und welches Ungeheure sann dein Herz sich aus, das solchen Schauder dir erregt? Phädra, genug sagt ich, verschone mich, ich sterbe, um das Unselige nicht zu gestehen. Oenone, So stirb, beharr auf deinem trotz'gen Schweigen, doch dir das Aug im Tode zu verschließen, such eine andere Hand, obgleich dein Leben auf deiner Lippe schon entfliehend schwebt, dräng ich mich doch im Tode dir voran. Es führen tausend Steige dort hinab, mein Jammer wählt den kürzesten sich aus. Grausame, wann betrog ich deine Treu? Vergaßest du, wer deine Kindheit pflegte, um deinetwillen Freunde, Vaterland und Kind verließ? So lohnst du meiner Liebe. Phädra, was hoffst du durch dein Flehen mir abzustürmen? Entsetzen wirst du dich, brech ich mein Schweigen. Oenone, was kannst du mir Entsetzlicheres nennen, als dich vor meinen Augen sterben sehen? Phädra, weißt du mein Unglück, weißt du meine Schuld, nicht minder sterb ich drum, nur schuld'ger sterb ich. Oenone, vor ihr niederfallend, bei allen Tränen, die ich um dich weinte, bei deinem zitternden Knie, das ich umfasse, mach meinem Zweifel, meiner Angst ein Ende. Phädra, du willst es so, steh auf. Oenone, o sprich, ich höre. Phädra, Gott, was will ich ihr sagen, und wie will ich's? Oenone, mit deinen Zweifeln kränkst du mich, vollende. Phädra, o schwerer Zorn der Venus, strenge Rache, zu welchem Wahnsinn triebst du meine Mutter? Oenone, sprich nicht davon, ein ewiges Vergessen bedecke das unselige Vergehen. Phädra, o Ariadne, Schwester, welch Geschick hat Liebe dir am öden Strand bereitet? Oenone, was ist dir, welcher Wahnsinn treibt dich an, in alten Wunden deines Stamms zu wühlen? Phädra, so will es Venus, von den meinen allen soll ich die letzte, soll am tiefsten fallen. Oenone, du liebst? Phädra, der ganze Wahnsinn rast in mir. Oenone, wen liebst du? Phädra, sei auf Grässliches gefasst, ich liebe, das Herz erzittert mir, mir schaudert, es herauszusagen, ich liebe. Oenone, wen? Phädra, du kennst ihn, den Jüngling, ihn, den ich so lang verfolgte, den Sohn der Amazone. Oenone, Hippolyt, gerechte Götter. Phädra, du nanntest ihn, nicht ich. Oenone, Gott, all mein Blut erstarrt in meinen Adern, o Jammer, o Verbrechen, volles Haus des Minos, unglückseliges Geschlecht, o dreimal unglückselige Fahrt, daß wir an diesem Unglücksufer mußten landen. Phädra, schon früher fing mein Unglück an, kaum war dem Sohn des Ägeus meine Treu verpfändet, mein Friede schien so sicher mir gegründet, mein Glück mir so gewiß, da zeigte mir zuerst Athene meinen stolzen Feind. Ich sah ihn, ich errötete, verblaßte bei seinem Anblick, meinen Geist ergriff unendliche Verwirrung, finster ward's vor meinen Augen, mir versagte die Stimme, ich fühlte mich durchschauert und durchflammt, der Venus furchtbare Gewalt erkannt ich und alle Qualen, die sie zürnend sendet, durch fromme Opfer hofft ich sie zu wenden, ich baut ihr einen Tempel, schmückt ihn reich, ich ließ der Göttin Hekatomben fallen, im Blut der Tiere sucht ich die Vernunft, die mir ein Gott geraubt, Ohnmächtige Schutzwehren gegen Venus Macht, umsonst verbrannt ich köstlich Räuchwerk auf Altären, in meinem Herzen herrschte Hippolyt, wenn meine Lippe zu der Göttin flehte. Ihn sah ich überall und ihn allein, am Fuße selbst der rauchenden Altäre, war er der Gott, dem ich die Opfer brachte. Was frommte mir's, daß ich ihn überall vermied, o unglückseliges Verhängnis, in des Vaters Zügen fand ich ihn ja wieder, mit Ernst bekämpft ich endlich mein Gefühl, ich tat Gewalt mir an, ihn zu verfolgen, stiefmütterliche Launen gab ich mir, den allzu teuern Feind von mir zu bannen. Ich ruhte nicht, bis er verwiesen ward, in den Vater stürmt ich ein mit ew'gem Dringen, bis ich den Sohn aus seinem Arm gerissen. Ich atmete nun wieder frei, Önone, in Unschuld flossen meine stillen Tage, verschlossen blieb in tiefer Brust mein Gram, und unterwürfig meiner Gattin Pflicht pflegt ich die Fender unserer Unglücksehe. Verlorne Müh, o Tücke des Geschicks, mein Gatte bringt ihn selbst mir nach Tryzene, ich muß ihn wiedersehen, den ich verbannt, und neu entbrennt die nie erstickte Glut. Kein heimlich schleichend Feuer ist es mehr, mit voller Wut treibt mich der Venus Zorn. Ich schaudre selbst vor meiner Schuld zurück, mein Leben hass ich und verdamme mich, ich wollte schweigend zu den Toten gehen, im tiefen Grabe meine Schuld verhehlen. Dein Flehen bezwang mich, ich gestand dir alles, und nicht bereuen will ich, dass ich's tat, wenn du fortan mit ungerechtem Tadel die Sterbende verschonst, mit eitler Mühe mich nicht dem Leben wiedergeben willst. Vierter Auftritt. Phädra, Önone, Panope. Panope, gern, Königin, erspar dich dir den Schmerz, doch nötig ist's, dass du das Ärgste wissest. Den Gatten raubte dir der Tod, dies Unglück ist kein Geheimnis mehr als dir. Önone, Panope, was sagst du? Panope, die Königin erfleht des Gatten Wiederkehr vergebens. Ein Schiff, das eben einlief, überbringt dem Hippolyt die Kunde seines Todes. Phädra, o Himmel! Panope, die neue Königswahl teilt schon Athen. Der eine stimmt für deinen Sohn, ein anderer wagt es, den Landesordnungen zum Hohn sich für den Sohn der Fremden zu erklären. Aressia selbst, der Palantidenblut, hat einen Anhang. Dies wollt ich dir melden, schon rüstet Hippolyt sich abzureisen und alles fürchtet, wenn er plötzlich sich in dieser Gärung zeigt, er möchte leicht die wankelmüt'gen Herzen an sich reißen. Önone, genug, Panope, die Königin hat es gehört und wird die große Botschaft nutzen. Panope geht ab. Fünfter Auftritt. Phädra, Önone. Önone, Gebieterin, nicht drang, nicht mehr in dich zu leben, selbst entschlossen dir zu folgen, bestritt ich deinen tödlichen Entschluss nicht länger. Dieser neue Schlag des Unglücks gebietet anders und verändert alles. Der König ist tot, an seinen Platz trittst du, dem Sohn, den er dir lässt, bist du dich schuldig. Dein Sohn ist König oder Sklav, wie du lebst oder stirbst. verliert er auch noch dich, wer soll den ganz Verlassenen beschützen? Drum lebe, aller Schuld bist du jetzt ledig, gemeine Schwäche nur ist's, was du fühlst. Zerrissen sind mit Theseus Tod die Bande, die deine Liebe zum Verbrechen machten. Nicht mehr so furchtbar ist dir, Hippolyt, du kannst fortan ihn ohne Vorwurf sehen. Er glaubt sich jetzt von dir gehasst und stellt vielleicht sich an die Spitze der Empörer. Reiß ihn aus seinem Wahn, such ihn zu rühren. Sein Erbteil ist das glückliche Trözen. Hier ist er König, deinem Sohn gehören die stolzen Mauern der Minervenstadt. Euch beiden droht derselbe Feind Gefahr, verbindet euch, Aressia zu bekämpfen. Phädra, wohlan, ich gebe deinen Gründen nach, wenn Leben möglich ist, so will ich leben, wenn Liebe zu dem hilfberaubten Sohn mir die verlorne Kraft kann wiedergeben.